herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geldlehre. Der Podcast mit Philipp Pönisch und Nick Stieglitz. Erfahre alles, was du wissen musst, damit dein Geld nicht leer ausgeht. Ob Anlageklassen, Investmentstrategien oder aktuelle Wirtschaftsthemen. Wir bringen Licht ins Dunkle. Geldlehre, das Original. Und nur echt mit Doppel-E. Hallo und herzlich willkommen zur 64. Folge Geldlehre. Mein Name ist immer noch Philipp Pönisch und mit mir dabei ist auch immer noch Nick Stieglitz und ich sage Moin Moin und herzlich willkommen zurück aus Schwerin MV nach Bünde NRW. Moin Nick. Moin Philipp. Ja, weiter geht's. Also es ist quasi Teil 2 von Folge 63. Da es thematisch aber auch durchaus was anderes ist, machen wir Folge 64 draus und das große Topic dieser Folge ist die Strategie Sell and May and Go Away mal zu besprechen. Wenn ihr die Folge 63 noch nicht gehört habt, dann hört die bitte unbedingt einmal an, weil in dieser Folge haben wir besprochen oder haben wir uns die Frage gestellt, sind die Märkte gerade sehr heiß gelaufen? Was ist im ersten Quartal diesen Jahres passiert? Wie haben sich relevante Indizes entwickelt? Welche Thesen gibt es, dass es vielleicht zu heiß gelaufen ist? Was spricht dafür, was spricht dagegen? Und in dieser Folge wollen wir uns mal mit dieser Strategie beschäftigen, wenn man im Mai seine Aktien verkauft, ob man dadurch einen saisonalen Vorteil hat, gerade auch in Verbindung mit der Annahme, vielleicht sind die Märkte ziemlich heiß gelaufen. Nick, was fällt dir als erstes so ein, wenn du an diese Strategie denkst, an dieses Sprichwort Sell in May and Go Away? Befolgst du das selbst? Hast du das selbst schon mal irgendwie gemacht? Also das erste Wort, was mir einfällt, ist Kokolores. Also aus meiner Sicht absolut. Jetzt machen die Leute die Folge zu. Genau. Ja, wir wollten uns doch unvoreingenommen damit auseinandersetzen. Ist ja nur meine bescheidene Meinung. Ja, also ich finde es selber persönlich völlig Quatsch. Warum? Ich meine, das ist ja klar. Also erstmal müssten wir sagen, warum, woher gibt es dieses Sprichwort oder woher kommt das? Und das ist ja so ein bisschen der Gedanke, dass im Sommer die Leute alle am Strand liegen und sich die Sonne auf den Pelz scheinen lassen und deswegen nicht so viel Lust auf Börse haben. Also zumindest ist das mein Kenntnisstand, dass das daraus ein bisschen geboren ist. Aber also, wie gesagt, jeder, der jetzt unseren Podcast schon ein bisschen länger verfolgt, der weiß, dass wir sehr langfristige Investoren sind, dass wir dran glauben, dass die Märkte langfristig nach oben gehen. Und in mein Weltbild passt das dann nicht hinein, irgendwie da zu timen, ob jetzt ein Monat irgendwie statistisch gesehen besser oder schlechter ist. Also was soll ich jetzt machen? Sollte ich jetzt alles verkaufen, weil ich jetzt glaube, dass es dann im September die Kurse 7% weiter unten sind? Dann verkaufe ich jetzt, zahle jetzt schön meine Abgeltungssteuer und muss dann irgendwie und Gebühren vielleicht auch noch und muss dann im September alles wieder einsteigen und nachher ist das dann doch nicht da. Also das ist für mich, also erstens finde ich das auch vom Aufwand ja völlig irgendwie völlig unnötig und ja, es entspricht einfach nicht einer langfristig ausgerichteten Investmentstrategie, so würde ich es mal formulieren. Die kommt ja aber nicht ganz von ungefähr. Es gibt ja Statistiken und gerade Analysten oder auch Marktteilnehmer, Fondsmanager oder Gelehrte oder wer auch immer, die versuchen ja immer irgendwelche Anomalien festzustellen, um daraus letztlich auch eine bessere Performance zu generieren. Und es gibt viele ältere Statistiken, die beispielsweise sagen, dass der DAX bis 2013 mit dieser Strategie 14% abgeworfen hätte und bei einer kontinuierlichen Strategie 7,5%. Das ist ja schon ein Riesenunterschied. Es gibt aber auch eine sehr aktuelle Studie von der Deutschen Bank, die ist ein Jahr alt und die hat tatsächlich verschiedene sehr interessante Erkenntnisse mitgeliefert, die will ich jetzt gerne mal mit dir besprechen, Nick. Also zum einen ist es so, dass wenn man von 1987 bis heute, also in Klammern 2023, ne, muss man dazu sagen, diese Strategie gewählt hätte, hätte man 9% Performance annualisiert erreicht. Übrigens da nicht der DAX als Maßstab, genau, wichtiger Hinweis, sondern der Eurostoxx 600, also der europäische Leitindex von 600 Unternehmen. 9% annualisierte Performance, wenn man in diesen Sommermonaten nicht investiert gewesen wäre. Und im Vergleich dazu die Buy-and-Hold-Strategie, also man kauft einmal und hält das einfach durch, dann wären es nur, in Anführungsstrichen, 7,2% gewesen. Ich glaube, jetzt wäre meine Frage, also ganz kurz, jetzt ist erstmal die Frage, ist das steuerbereinigt? Ne? Also habe ich die Käufe, die Verkäufe, habe ich die dann schon versteuert oder nicht? Sind da Gebühren mit drin? Ne? Und das wird sicherlich nicht der Fall sein. Also das ist jetzt nicht die Frage an dich, sondern das wäre die Frage jetzt an diese Auswertung. Ja, gut, aber nein, ist es vermutlich nicht. Ich kann die Frage nicht beantworten, aber vermutlich ist es das nicht. Aber dann hättest du es im Zweifel einfach, ja, aber auch bei der Buy-and-Hold-Strategie im größeren Umfang ja später auch versteuern müssen. Also ist ja nicht so, dass bei der anderen Strategie keine Steuern gefallen werden. Ja, aber das Gegenargument ist, du hast halt das, was du noch nicht versteuert hast. Das ist ja so quasi ein Steuerstundungseffekt. Da kriegst du halt Zinsen und Zinseszinsen drauf, wenn du es weiterhältst. Ja, und also du im Grunde versteuerst du dann ja schon weniger später, wenn du es hältst. Das ja, muss man ja schon sagen. Gegenargument, wenn du einen Freistellungsauftrag hast und nicht ein riesengroßes Depot hast, könntest du es aber auch mehr steuerfrei rausgezogen haben. Das stimmt. wenn du nicht eh schon Ausschüttung in dem Bereich hast. Also da kommt es ja auf die Summe an, die investiert ist. Diese Dynamik gefällt mir, die sollten wir beibehalten. Ja, mir gefällt das auch. Und vor allem, vielleicht fühlt sich der eine oder andere so, wie ich mich fühle, wo ich denke so, also ja, das ist doch schon wieder, irgendwie macht das ganze Thema Investieren kompliziert. Ich habe gar nichts dagegen, wenn ein Fachmann, der den ganzen Tag nichts anderes macht, also ich sage mal ein Fondsmanager, wenn er solche Sachen auch im Schirm hat und wirklich dann empirisch belegen kann, der Monat ist besser oder schlechter und dann vielleicht dadurch wirklich 1-2% mehr rauskitzeln kann, habe ich überhaupt nichts gegen. Der kann den ganzen Tag sich mit sowas beschäftigen, macht das. Aber wir sprechen ja eigentlich eher so für den Privatmann, der sich selber um sein Investment kümmert oder jemand, der irgendwo ein Depot zusammengebaut bekommen hat. Und ganz ehrlich, möchtest du dich als Privatmann mit sowas beschäftigen und dieses Hin und Her machen? So viel Zeit hat ja keiner. Und auch wenn du jetzt von einem Betreuer wie uns jetzt, sag ich mal, betreut wirst, möchtet ihr, dass wir uns bei euch melden, irgendwie 2-3 Mal im Jahr und sagen, so jetzt mal alles verkaufen, wieder alles kaufen und hin und her und hoch und runter. Fürchterlich der Gedanke. Und von daher, Philipp, du hast komplett recht. Die Frage ist absolut berechtigt. Und es ist ja statistisch offenbar so, dass das sogar durchaus einen Vorteil bringt, diese Sell a Man Go Away. Aber dann bitteschön. Das ist für mich dann eher ein Argument für einen guten Fondsmanager. Dann soll der sich damit auseinandersetzen und genau diese Entscheidung treffen, wenn er meint, dass das dann das Richtige ist. Dann gebe ich dir jetzt noch ein Argument mehr, was dich bestätigen wird. Nämlich in 22, also langfristig ist das so gesehen, hat das eine Überperformance gebracht. Aber tatsächlich ist es so, dass das tückisch ist, denn in 22 von 36 Jahren hätte diese Sell-and-May-Strategie sogar unterdurchschnittlich abgeschnitten, wenn man nur isoliert die Jahre bespricht. Und ganz ehrlich, Nick, das ist genauso wie das Werfen einer Münze. Ja, das ist eine Münze. Genau, und da vielleicht ist es einfach nur Zufall. Und ich will dir noch einen Punkt nennen. Was machst du denn, wenn du wirklich Einzelaktionär bist und sowas machst? Und ich sag mal, dann aufgrund dieses Verkaufens vielleicht gerade eine Dividendenausschüttung nicht mehr bekommst, weil du hast ja gewisse Haltefristen oder beziehungsweise du musst zum gewissen Stichtag die Aktie gehalten haben, damit du dann die Dividende bekommst. Ja, aber wenn die dann zwischen Mai und September ist, gerade dann, und dann kriegst du die Dividende nicht. Das ist auch nicht mit eingerechnet. Also ich glaube, was du sagst, ist ein guter Satz, ist am Ende wie Münze werfen. Und jetzt war es vielleicht in der Vergangenheit ein Ticken besser, eventuell. Vielleicht ist es die nächsten 20 Jahre genau andersrum. Dann heißt es auf einmal buy in May und never go away. Never go away, keine Ahnung. Tatsächlich, um das Ganze auch nochmal zu unterstreichen, wenn man sich die einzelnen Jahre anguckt, dann gibt es natürlich extreme Ausreißer in beide Seiten. Und wenn man die größten Ausreißer auf den positiven Jahren mal weglassen würde, das war 1998 und 2002, dann wäre tatsächlich diese Sell-and-May-Strategie sogar schlechter gewesen. Also es überleg ist jetzt mal Corona. Corona. Also das Corona-Tief war, glaube ich, im März. Und dann, also wer dann irgendwie 1,5 Monate später gesagt hat, ich verkaufe jetzt alles schön im Tief, der hätte erstens im Tief verkauft und zweitens hätte die Reise nach oben, die ja sehr schnell ging, auch überhaupt nicht mitgenommen. Also nicht mitgenommen, nee. Tatsächlich, also was aber wohl sehr gut langfristig funktioniert hat. Und jetzt komme ich auch so ein bisschen als Überleitung auf eine kleine Idee, die ich mit dir teilen will. Auch da muss man sich am Ende, da kommen wir mit der Conclusio wahrscheinlich dazu, die Frage stellen, ist der Aufwand gerechtfertigt? Was wirklich eine vielversprechende Überperformance historisch betrachtet mit sich gebracht hätte, war die Idee, wenn du nicht nur im Mai verkaufst und im September wieder reingehst, sondern im Mai auch noch umschichtest in Anleihen zum Beispiel. Also in extremst schwankungsarme Anlagevehikel. Jetzt könnte man natürlich sagen, wir hatten einen Zinscrash 2022, ja, wo das sicher komplett in die Binsen gegangen wäre, das Ganze. Wo nämlich Anleihen auch extremst schlecht performt haben und dass der Hebel doppelt losging. Aber in den allermeisten Fällen hätte diesen Switch to Bonds, also in Anleihen dort zu tauschen, wirklich eine extreme Überperformance gebracht. Und inzwischen, Nick, haben wir auch wieder in dem Bereich Anleihen einen interessanten Zins, auch auf Kurzläufer oder beispielsweise auf Tagesgeldkonten. Und das wäre ja schon eine Idee zu sagen, man geht im Mai vielleicht raus, switcht um in sichere Anleihen oder zumindest schwankungsärmere Anleihen, geht dann im September wieder rein. Weißt du, wo das Problem ist? Erzähl's mir. Wir empfehlen unseren Kunden ja nicht ohne Grund immer eine Mindesthaltedauer, sowohl bei Aktien oder Aktienfonds als auch bei Anleihenfonds. Und mit dieser Strategie hast du im Grunde eine Haltedauer von ein paar Monaten, vielleicht ein halbes Jahr, sowohl bei Aktien. Also das heißt, im Grunde, du kaufst Aktien und weißt, dass du die für ein halbes Jahr hältst. Danach gehst du in Anleihen für ein halbes Jahr. Also das ist eine Haltedauer, die völlig, völlig wahnsinnig eigentlich sind. Und wie du es schon gesagt hast, weil in der Zeit kann so viel passieren. Dann haben wir einen Aktiencrash oder wir haben einen Anleihencrash, der genau in dem Zeitpunkt dann reinbuttert. Und dann hast du gar keine Chance, das mehr auszugleichen. Also finde ich absolut, also halte ich wirklich nichts von, vor allem, wenn es dann soweit ist, ob man das dann durchzieht oder ob man dann wieder, also du fängst ja jedes Mal an zu überlegen, ist das jetzt wirklich schlau oder doch nicht, und das sind ja Gedanken, die du dir dann machst, die, glaube ich, keinem Investor gut tun, wie gesagt, nochmal, zumindest kein Investor, der jetzt nicht täglich sich damit stundenlang beschäftigen kann. Da hast du schon nicht ganz unrecht. Und wir versuchen, diesen Automatismus und auch die Emotionen rauszunehmen aus der Geldanlage, ist ja mitunter langfristig auch das sehr, sehr erfolgsversprechende Konzept. Das schaffen wir nicht immer, ne? Weil Gier und Angst bestimmt nun mal auch Menschen, das ist so. Und wenn man dann so eine Strategie fährt, dann wäre es da schon ein Problem. Aber Nick, was hältst du, ich habe denn noch eine andere Idee. Was hältst du denn davon, wenn man das Ganze ein bisschen automatisiert macht? Und zwar mit so einer Art Stop-Loss-Strategie. Stop-Loss and sell in May. So quasi, du sagst, okay, es kann gut sein, dass die Märkte weiter ganz gut laufen, sei es positiv, sei es leicht seitwärts, vielleicht passiert auch nicht wirklich was. Dann will ich natürlich nicht raus. Aber was passiert, wenn es doch stärker ruckelt, stärker crasht, wenn irgendwelche Geschichten kommen, die wir vielleicht, ist ja eh Dinge, die wir eben nicht auf dem Zettel haben, die dann passieren, die den Markt durchrütteln. Was hältst du denn davon, wenn wir da eine Stop-Loss-Strategie mit ranknüpfen? Das Stop-Loss bedeutet, um mal jeden auch abzuholen, man begrenzt seinen Verlust auf ein prozentuales Limit zum Beispiel. Man sagt, wenn die Märkte XY% fallen, dann gehe ich aus den Märkten raus. Dann geht, also das heißt, das passiert automatisch, wir haben keine Emotionen dabei, wir stellen das einmal ein im Depot und dann passiert das. Man kann das sogar dynamisch machen, also wenn der Markt weiterläuft, dass dieser Stop-Loss quasi mit hinterherkommt immer. Und wenn das dann passiert, dann war ich gar nicht da anwesend, habe das gar nicht selbst gemacht, sondern das wird automatisch im Depot verkauft. Und wenn das dann auf dem Verrechnungskonto zum Beispiel landet, könnte man es ja dann in irgendwelche Anleihen umschichten und dann automatisiert per Sparplan wieder direkt reinvestieren. Bei weiterfallenden Märkten wäre das ja sogar eine ganz tolle Geschichte, dann verbilligt man ja den Durchschnittskurs immer noch weiter. Was hältst du davon? Also die Frage ist ja dann, wo setzt du einen Stop-Loss, ne? Und also das müsste man ja erstmal definieren, und ich sage jetzt mal, du zu eng kannst du nicht machen, weil dann wirst du ständig rausgeschossen aus den Titeln. Wenn du jetzt, sage ich mal, als Beispiel 10-15% machst, dann hast du natürlich auch immer die Gefahr, dass die Märkte nach unten gehen, 10-15%, was vielleicht dann gar nicht so unüblich wäre, so eine kleine Erholung, und danach geht es wieder nach oben. So, aber dann wurdest du gerade ausgestoppt und der Markt geht wieder nach oben. Also auch da bist du wieder komplett im spekulativen Bereich. Ich finde, bei einer Fondsanlage finde ich es persönlich nicht notwendig. Nochmal, auch da, wenn du gute Fonds hast, haben sowas in der Regel auch die Manager ein bisschen im Blick. Also die selber arbeiten durchaus mit Stop-Loss. Da muss man nicht selber noch eingreifen. Es gibt halt zwei Ausnahmen. Im Fondsbereich würde ich auch sagen, wenn du jetzt jemand bist, der vielleicht schon 50 Jahre angespart hast, bist jetzt 65 und sagst, das ist jetzt meine Altersvorsorge und ich glaube total an Aktien, aber ich möchte auf gar keinen Fall 20% ins Minus geraten. Das wäre für mich absolut worst case, dann kann ich nachher nicht mehr mein Butterbrot kaufen. Dann kann man überlegen, so als Notnagel wirklich irgendwo ein Abfangseil einzubauen, auch mit dem Risiko, dass es vielleicht wirklich gerade dem da streift, du rausgehst aus den Titeln und dann geht die Börse wieder nach oben. Also das Risiko hast du dann, aber du hast die Gewissheit, du kannst quasi, hast deine Verluste begrenzt. Wir reden ja immer davon, dass wir mit einer freien Anlage keine Garantien schaffen können, im Unterschied zum Beispiel zu Rentenversicherungen. Und über so einen Stop-Loss kannst du es fast machen. Also da kannst du schon sagen, ich habe jetzt 100.000 investiert und ich will den Stop-Loss bei 90.000 setzen. Und dann ist das wie eine Garantie, dass du maximal 10% plus minus verlieren kannst. Also es gibt vielleicht Situationen, wo man das mal machen könnte. Anders sehe ich das durchaus im Einzelaktienbereich. Da finde ich das schon eher, dass man über sowas nachdenken kann. Zumindest dann, wenn man wenn man jetzt vielleicht mit einem gewissen Teil seines Geldes ein bisschen, ich sag's mal, chancenorientierteren Titeln dabei ist. Also wenn man jetzt wirklich sagt, ich glaube daran, als Beispiel, dass Tesla jetzt gerade vielleicht günstig ist, was ich nicht glaube, aber ne, mal angenommen, ich glaube daran und könnte mir vorstellen, dass die jetzt wieder richtig rennen werden und dann wer weiß wohin laufen. Dann könnte ich schon sagen, wenn meine Theorie nicht aufgeht, dann möchte ich jetzt meine Verluste begrenzen, dann bin ich zwar bereit, weiß ich nicht, wenn ich jetzt 1.000 Euro investiert habe, dass ich dann mich nach 20% im Minus bei 800 Euro dann ausstoppen lasse, weil ich sage, die 200 Euro ist mir das Risiko wert, habe aber nach oben quasi keine Grenzen. Da finde ich, da kann man das durchaus mal machen. Aber auch da eben sollte man es halt machen bei Titeln, die wirklich, ja, die schon sehr, sehr chancenorientiert sind, weil ansonsten, ich möchte nicht, also wenn ich jetzt bei mir an Aktien, an meine Aktien denke, ich möchte auf gar keinen Fall, auch wenn die mal 10% vielleicht runtergehen, und das ist bei Quartalszahlen, wenn die rauskommen, das ist gar nicht so selten, dass es mal 10-15% nach unten oder oben geht, da möchte ich auf gar keinen Fall aus diesen Titeln raus, wo ich langfristig von überzeugt bin. Ja, aber nochmal, wenn ich vielleicht mal, viele haben so ein Venture-Depot, so ein Zocker-Depot nennt das der ein oder andere, da finde ich die Idee gar nicht uncharmant. Die letzten beiden Stop-Loss, die ich bei mir persönlich in meinem Aktiendepot gesetzt habe, das war Mist. Also bei einer Aktie war es sogar wirklich so, Nick, der ist an einem Tag, hat der Stop-Loss, wurde er ausgelöst und hat am gleichen Tag noch den alten Kühlstand wieder eingefangen. Ja, weil der Markt völlig wirr in beide Richtungen mal kurz gerannt ist. So, ich war draußen, dachte mir dann Scheiße, bin dann wieder rein und zwar teurer, als ich wieder raus bin, weil ich das ja nach wie vor gut fand, die Aktie, genauso wie du es gesagt hast. Und das war schon echt voll misslich, ne? Das kriegt ja so der normale Anleger gar nicht mit. Also wenn wir uns die Charts angucken, auch von Einzelaktien, das sind in der Regel Tagescharts. Und was innerhalb dieses Tages passiert, das kriegen die Leute nicht mit. Gott sei Dank. Philipp, wir beide sind da Gott sei Dank. Wir kriegen es ja viel, viel enger mit, weil wir die Unternehmen mehr begleiten aus eigenem Interesse. Und das ist wirklich interessant, wenn mal Quartalszahlen kommen, das ist nicht selten, dass dann die Unternehmen eine Investor Presentation machen und dann werden die Zahlen vorgestellt und dann heißt es so, Leute, als Beispiel, ja, wir haben dieses Jahr unseren Umsatz nicht um 8% gesteigert, nur um 5%, und dann ist halt einfach der Markt echt verstimmt und dann, das finden die alle total blöd, und dann kann es sein, dass in der Sekunde die Aktie 15% in den Keller geht und 3 Minuten später oder 10 Minuten später sagt dann der CEO, ja, aber für nächstes Jahr erwarten wir ein Umsatzwachstum von 20%, weil wir haben in diesem Jahr einfach viele Sachen vorausgenommen, vielleicht an Ausgaben oder an was auch immer, und nächstes Jahr knallt es jetzt richtig. Und dann kann es sein, dass die Aktie auf einmal nicht mehr 10% im Minus steht oder 15%, sondern 10% im Plus. Das heißt, wir haben dann eine Schwankungsbreite von 20-25% innerhalb von 10-30 Minuten. Das ist durchaus möglich. Und da ist natürlich immer die Gefahr, dass man mit dem Stop-Loss dann wirklich, wie du es erlebt hast, rausgestoppt wird und danach rennt die Aktie nach oben und du denkst, ja, Moment mal, was habe ich jetzt hier falsch gemacht, wieso bin ich nicht mehr dabei? Ja, für das eigene Wohlbefinden kann das eine gute Idee sein, wenn man gewisse Fonds hat. Und auch da vielleicht, wir sagen das ja auch immer wieder in unserem Podcast, dass man nicht so in Absoluten denken soll, sondern vielleicht so das Ganze auch ein bisschen gedanklich mal stückeln soll. Ja, manchmal hat man mehrere Fonds beispielsweise oder man sagt für den Teil dieses Vermögens oder weil vielleicht sogar wirklich greifbar etwas passiert. Wenn ich jetzt ein Aktiendepot habe und ich weiß, ich möchte mir eine Immobilie in den nächsten 12 Monaten kaufen, dann macht das vielleicht wirklich total viel Sinn, dort eine Absicherung reinzuziehen. Und jetzt sind wir in der Conclusio, Verbindung mit Sell and May und Stop Loss. Ich glaube immer noch, Nick, das kann was sein. Aber da muss man aber auch wirklich sagen, dass man es begleitet, dass man eng beibleibt und dass man es im Zweifel auch dann wieder rausnimmt. Und man muss sich dem Risiko bewusst sein, zu sagen, dass man wirklich, wenn es blöd läuft, genau an dem Stopppunkt ausgestoppt wird und zu spät wieder reinkommt. Das kann immer passieren. Und wo genau setzt man die Grenze? Sind es 10%, sind es 15%, sind es vielleicht nur 5%? Das ist extrem schwer zu beantworten. Wenn man da dabei, man kann dabei aber auch echt ein glückliches Händchen haben, Nick. Stell mal vor, du sagst, ja, keine Ahnung, 7% Stop-Loss ziehst du ein, jetzt crashen die Märkte und dann läuft die ganze Herde mal eine ganze Weile raus aus dem Markt. Dann hast du dein Geld vielleicht gesichert, sicherst das vielleicht auch noch über einen Anleihenfonds, den du dann wieder sukzessive zurück umschichtest. Er fragt sich schon, man muss sich fragen, ist das wirklich den Aufwand wert? Aber es könnte durchaus eine Überperformance bringen. Ja, du musst halt den Zeitpunkt treffen, ne? Also gerade auch mit dem Crash, das ist ja immer, ist der DAX jetzt bei, ich weiß das noch ganz genau, wo wir Corona hatten, da ging es runter auf, ich sag mal, auf 12.000, da haben wir schon mal langsam angefangen, sich ein bisschen Sorgen zu machen. Da ging es weiter auf 10.000 und dann hat man gesagt, oh Gott, wo soll das noch hingehen? Und dann fing es schon an, da haben viele gesagt, oh, der geht noch auf 5.000, auf 2.000. Also wo ist jetzt der Punkt, wo du sagst, jetzt geht es eigentlich mal runter? Weil wenn du dann beim DAX-Stand jetzt mal symbolisch bei 10.000 Stop-Loss von 10% gesetzt hättest, ja, dann wärst du ausgestoppt worden, weil der ist dann runter auf, weiß nicht, 8.000 oder sowas gegangen. Und danach ist er aber hochgegangen. Ja? Und also, das aber da hätte es ja vielleicht funktioniert. Da hätte man seine Verluste auf 10% begrenzt, hätten die nächsten 10, 15 nicht mehr mitgemacht, wäre dann über den Sparplan reingekommen. Ja, genau, wenn man das denn gemacht hätte. Ne? Wenn man das denn gemacht hätte, ja, genau. In vielen anderen Krisen, die wir uns historisch auf 30, 40, 50 Jahre Börse angucken, da muss man ja sagen, da war Corona ein Extremsbeispiel. Extrem schnell runter, extrem schnell wieder rauf. Das ist ja unüblich gewesen. Ne? Andere Krisen verlaufen oftmals ganz anders. Ja, das stimmt. Ja. Ich meine, letztendlich geht es uns ja darum, euch mal mit dieser Thematik vertraut zu machen, dass ihr es mal gehört habt, dass ihr wisst, da gibt es sowas. Und am Ende des Tages muss ja selber jeder für sich mal überlegen, ist das was, was er sich vorstellen kann, wo er mal drüber nachdenken möchte und mehr mit beschäftigen möchte. Da haben wir beide eine eigene Meinung, die auch tatsächlich durchaus mal unterschiedlich sein kann. Aber es ist gut, dass es sowas gibt. Diese Option kann man machen. Für den einen oder anderen passt das. Und ja, also warum sollte man nicht alle Gegebenheiten, die der Markt oder die so bietet, nicht auch nutzen können. Und man muss die Anleger auch verstehen, ne? Also es gibt ja auch da, gibt es ja Forschungen, die ergeben haben, dass der Schmerz von 1.000 Euro Verlust ist viel höher, wiegt viel schwerer als der Gewinn von 1.000 Euro. Also absolut. Von daher, ja. Aber das war mal so ein kleiner Exkurs, um euch mal abzuholen als Zusammenfassung. Sell in May and go away hat schon durchaus Bewandtnis. Es gibt statistische Beweise, dass es durchaus in den Sommermonaten schwächer sein kann. Und man muss ja auch sagen, Philipp, die Investment-Idee kann ja auch sein, also für jeden, der jetzt sagt, boah, das Prinzip finde ich gar nicht so schlecht und auch mal einen Trend zu setzen und den abzusichern, aber habe ich keinen Bock, mich selber drum zu kümmern, dann sind genau solche Sachen wie der AC-Quadratfonds vielleicht mal eine Überlegung wert, das muss man ja ganz ehrlich so sagen, weil die machen nämlich genau das Spielchen und vermutlich auch ein bisschen intensiver, als wir alle das machen könnten. Und ja. Wäre vielleicht auch wieder so ein Argument für einen Mischfonds, ne? Also wenn man sich zu sehr vor Verlusten fürchtet und sagt, man ist bereit, auf die große Rendite am Ende des Tages zu verzichten, aber man will halt auch nicht die ganz großen Schwankungen drin haben, dann könnte ein Mischfonds auch da an der Stelle tatsächlich helfen. Das ist ein guter Hinweis. Und du hast schon oft jetzt auch in dieser Folge wieder angesprochen, wie wichtig es ist, an der Stelle einen guten Fondsmanager zu haben. Das bringt mich tatsächlich auch zur Überleitung und um auch euch zu erzählen, was in der Zukunft so passiert. Die nächste Folge haben wir nämlich wieder einen Gast bei uns. Wir hatten letztes Jahr diese Folge schon so ein bisschen angekündigt, in Anführungsstrichen. Wir wollen uns nämlich mal zusammen angucken, wie ist eigentlich die Aktiv-Passiv-Studie gelaufen. Also sprich, sind aktive Fondsmanager besser als das passive Investieren? Dazu haben wir in der nächsten Folge einen Experten von Scope uns eingeladen, der da jedes Jahr eine Studie drüber schreibt. Und da freue ich mich drauf. Also ich bin gespannt, was die Erkenntnisse, die ganz brandfrischen Erkenntnisse, muss man ja wirklich sagen, die Tinte ist noch nicht mal richtig trocken, einfach mit sich bringen, um dann einfach mal zu gucken, wie aktiv sollte man das Ganze machen? Kann das eine Performance, kann das helfen? Oder sollte man einfach blind das Passiv liegen lassen, im Zweifel gar nicht hingucken? Ich glaube, es gibt für alles für und wieder und das besprechen wir aber nächste Woche gemeinsam, da freue ich mich drauf. Und dann würde ich tatsächlich auch sagen, an der Stelle hätten wir die Folge schon ganz gut zugemacht. Ja, definitiv. Also unser Zitat liegt ja auf der Hand, ne, für die Folge. Ich glaube, Sell in May and Go Away, das können wir genauso abdrucken. Ich weiß gar nicht, hat das einer mal so erfunden oder ist das einfach eine Börsenweisheit? Ich glaube, das ist eine Börsenweisheit. Das hat dadurch, dass sich das ja auch so reimt, ne, hat das vielleicht bestimmt irgendwann mal jemand gesagt, aber ich kann dir gar nicht sagen, wer. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Sell in May and go away, but always remember to come back in September. Und da gibt es ja auch Abwandlungen. Manche sagen to come back in November, in Oktober. Never come back. Never come back, genau. Man weiß es nicht. Ihr kommt auf jeden Fall in 2 Wochen wieder zu uns zurück. Das hoffen wir zumindest, wenn eine neue Folge Geldlehre rauskommt. Wenn es euch gefallen hat, bitte gebt uns eine Bewertung. Schickt uns gerne auch Fragen an kontakt@geldlehre.de. Schaut mal auf die Page www.geldlehre.de. Da bauen wir auch immer coole Sachen ein. Da findet ihr auch die Folgen mit den Fondsmanagern, die wir schon zu Gast in unserem Format hatten. Unter anderem Arzt wurde ja jetzt ein-, zweimal erwähnt.